ganzes Leben lang habe ich in der Großstadt gewohnt und gearbeitet. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es irgendwie problematisch, denn ich fühle mich in der Menge immer unwohl. Ehrlich, ich habe Angst vor geschlossenen Räumen. Ständig habe ich das Gefühl, ich säße in der Falle. Ich sage mir immer, da draußen muss es doch noch was anderes, Besseres geben. Aber vielleicht denke ich zu viel. Ich glaube, es hängt alles mit meiner verängstigten Kindheit zusammen. Wissen Sie, meine Mutter hatte nie Zeit für mich. Denn wenn man das mittlere Kind ist, in einer Familie von 5 Millionen, dann wird man einfach nicht beachtet. Ich meine, wie ist das auch möglich? Ich hatte ständig das Gefühl, alleingelassen zu sein. Und darunter leide ich noch immer. Mein Vater war ja eigentlich nur eine Drohne, wie ich schon sagte. Der Kerl ist abgehauen, als ich noch eine Larve war. Und mein Job, damit will ich erst gar nicht anfangen, weil er macht mich echt fertig. Ich bin einfach kein Arbeiter, das sage ich Ihnen gleich. Ich fühle mich körperlich unzulänglich. Mein Leben lang konnte ich nie mehr als mein 10-faches Körpergewicht heben. Und wenn wir es realistisch sehen, im Dreck wühlen, das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem lohnenden Beruf. Und dieses ganze Wahnsinnsideal von der Überameise, wissen Sie, das verstehe ich nicht. Ich versuch's, aber ich verstehe es nicht. Ich meine, was heißt das? Ich soll alles für die Kolonie tun. Und was ist mit meinen Bedürfnissen? Was ist mit mir? Ich muss einfach daran glauben, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo es besser ist als hier. Sonst kann ich mich ja gleich wie eine Larve zusammenrollen und weinen. Dieses ganze System gibt mir das Gefühl, ich sei unbedeutend. Ausgezeichnet. Du hast einen wichtigen Durchbruch erzielt. Tatsächlich? Ja, Zed, du bist unbedeutend. Ach, bin ich das? Arbeiter. Soldat. Arbeiter. Und gleich nochmal. Fester Griff. Kräftig schwingen. Konzentrieren. Freizeit ist Trainingszeit. Einstellung, obwohl ich total unbedeutend bin. Ich bin unbedeutend, aber mit Talent. Oh, entschuldige, Zed. Ich habe dich nicht gesehen. Toll, Azteca. Es funktioniert schon. Ich bin so bedeutungslos, dass ich unsichtbar bin. Ja, endlich verstehst du's. Denn schließlich geht es hier nicht um dich, hörst du? Es geht um uns. Um das Team. Es geht um das hier. Um ein Riesenloch im Boden? Okay, Leute. Fühlen wir uns wohl? Ja! Yeah! Ja. Toll. Also, R1734 bis Z7829, ihr seid bei der Abrisskugel. Alles klar. Na toll. Alles klar. Und vergiss nicht, du bist die Abrisskugel. Das ist die Hauptsache. Vergiss das nicht. Du musst eins mit der Kugel werden. Hörst du jetzt endlich auf damit? Mann, ich liebe meine Arbeit. Und du, naja, du denkst zu viel. Na komm, Zed, hilf uns beim Bau einer größeren, besseren Kolonie. Und versuch dabei glücklich zu sein, verdammt nochmal. Klar doch. Warum? Wie kann ich denn wohl unglücklich sein als Teil einer Baumaschine? Okay, Arbeiter, und vergesst nicht. Jetzt kommt's. Werdet eins mit der Kugel. Ah. Lasst die Energie durch uns hindurchströmen. Und aus. Arbeitszeiten. Alles für die Kolonie. Das kann doch nur auf eine Schadensersatzklage hinauslaufen. Haltet euch fest! Hab ich schon mal erwähnt, dass ich unter Höhenangst leide? Nein! Ach, Zed. Ja, ich weiß. Ich hab die Kugel fallen lassen. Arbeiter, Sie sind schwach. Ihnen fehlt Disziplin. Ihnen fehlt Engagement. General, ich weiß, es gab ein kleines Problem oder zwei. Aber alle arbeiten im Moment mit Volldampf und... Ihr könnt nicht anders. Es ist eure Natur. Aber trotz eurer Unfähigkeit werdet ihr den Tunnel fertigstellen, und zwar rechtzeitig. Komme, was da wolle. Von jetzt an muss sich jeder, der zurückfällt, persönlich vor Colonel Cutter verantworten. Und ich versichere euch, der Colonel ist nicht so verständnisvoll wie ich. Weggetreten. Noch 4 Tage, Cutter. Noch 4 Tage. Und wir können uns endgültig verabschieden von dieser Art Inkompetenz. Ja, Sir. Ein neuer Anfang. Stellen Sie sich das vor. Eine starke Kolonie, Sir. Eine Kolonie, die uns mit Stolz erfüllt. Ja, aber wir sind noch nicht so weit. Carter, uns wurde gemeldet, dass eine Termitenarmee gegen uns mobil gemacht hat. Gegen uns? Wir müssen Truppen tief in feindliches Gebiet schicken. Ihre Kolonie angreifen. Ein Angriff auf die Termitenkolonie? Sir, das ist Selbstmord. Genau. Haben Sie die angeforderte Liste? Ja, General. Das sind die Einheiten, die der Königin treu sind. Dann werden die in Marsch gesetzt. Wirklich schade. Prächtige Offiziere darunter. Brauchen wir nicht die Zustimmung der Königin für eine Kriegserklärung? Die holen wir sofort ein. General, wir leben seit Jahren in Frieden mit dieser Kolonie. Warum sollten Sie uns angreifen? Sie wollen unser Land, ein größeres Gebiet für die Nahrungssuche. Vielleicht glauben Sie auch, wir wären weich geworden oder schwach. Warum entsenden wir keinen Diplomaten, der einen neuen Vertrag aushandelt? Gewiss brauchen wir keine Soldaten zu schicken. Glaubt mir, jede Ameise in dieser Kolonie ist mir lieb und wert. Deshalb müssen wir jetzt zuschlagen. Jetzt haben wir noch das Überraschungsmoment. Wenn die Stoßtruppen der Termiten in unsere Kolonie eindringen, tja dann... Ja, General. Ich weiß, was Sie uns antun können. Also gut. Ihr habt eine weise Entscheidung getroffen und damit die Zukunft dieser Kolonie gesichert. Hallo, General. Prinzessin Bala. Oh, was für eine nette Überraschung. Sie werden immer schöner, finde ich. Danke. Ich hoffe, Sie sind nicht nur geschäftlich hier. Oh, natürlich. Natürlich nicht. Denn es wäre schön, wenn wir uns mal unterhalten könnten. Nur einmal, bevor wir heiraten. Sie haben vollkommen recht. Cutter, machen Sie einen privaten Termin für mich und Prinzessin Bala. So wie es aussieht, Sir, jetzt wäre gerade Zeit für einen persönlichen Moment. Wir liegen ein paar Sekunden vor dem Plan. Ausgezeichnet, Prinzessin. Nun, ein paar Sekunden sind nicht viel, aber ich denke, wenn das Gespräch Qualität hat. Also, wie war Ihr Tag? Ist was Interessantes passiert? Wir haben den Krieg erklärt. Den Krieg erklärt? Meine Güte, das nenne ich einen harten Tag. Sir, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber die Zeit steht für keine Ameise still. Prinzessin? Mom, könntest du mir noch mal sagen, weshalb ich diesen Mann heirate? Bala, müssen wir schon wieder darüber streiten? Wir scheinen überhaupt nichts gemeinsam zu haben. Der ist total steif. Ja, Schatz, ich weiß, der General ist vielleicht ein wenig grob und manchmal etwas anmaßend, aber... Ich weiß, dass er dich sehr mag. Er kann es nur nicht besonders gut zeigen. Aber du hättest sehen sollen, wie beharrlich er darum bat, dich heiraten zu dürfen. Aber warum mich? Weil du meine Arbeit fortführen musst. Es ist deine Aufgabe, Schatz. Und wenn mir meine Aufgabe nicht gefällt? Jeder hat seine Aufgabe, Bala. Du, die Soldaten, die Arbeiter. Es ist doch nicht so schlimm, Prinzessin zu sein, oder? Würdest du lieber den ganzen Tag lang Dreck schaufeln? Ach, Mutter, übertreib doch nicht so maßlos. Die können sich wenigstens ab und zu ein bisschen amüsieren. Zwei Schlaglausbierchen? Warum bin ich nur als Arbeiter geboren? Ihr Soldaten heimst den ganzen Ruhm ein und ihr kommt rum in der Welt. Ihr trefft interessante Insekten, könnt sie umbringen. Ja, aber ihr verbringt den ganzen Tag mit diesen hübschen Arbeitermädchen. Weaver, das sind Karrierefrauen. Die sind besessen vom Buddeln. Ich glaube, es wird mir nie gelingen, das richtige Mädchen für mich zu finden. Wer redet von einem Mädchen für dich? Ich habe ein Mädchen für mich gemeint. Willst du dein Blattlausbier nicht? Ist vielleicht blöd, aber ich habe was dagegen, aus dem Anus eines anderen Tieres zu trinken, okay? Wie du willst. Was mich angeht, ich lege jetzt los. Demnächst soll eine königliche Inspektion kommen. Inspektion? Das bedeutet, du stehst rum wie ein Idiot, während dich eine Bande Blaublütiger blöd angrinst. Ich weiß nicht, wie du damit klarkommst, Weaver. Zed, ich kenne dich schon ziemlich lange, stimmt's? Ja, natürlich. Du bist 2 Sekunden nach mir geboren. Ah, und seit wir klein sind, höre ich mir dein Gejammer an. Worüber musst du dich nur ewig auskotzen? Und falls du es noch nicht mitgekriegt hast, wir Ameisen schmeißen hier die Show. Wir sind die Herren der Erde. Hey, erzähl mir nichts von Erde, okay? Die habe ich nämlich den ganzen Tag rumgetragen. Es gibt doch bestimmt einen Ort, wo es besser ist als hier. Na sicher. Ich war da. Wie bitte? Redest du mit mir? Es gibt einen Ort, wo es besser ist. Insektopia. Wirklich, ja? Achtung, da kommt ein Spinner von rechts. Du hast erst eine Ahnung davon, wenn du hingehst und es selbst in Augenschein nimmst. Du kannst dich als Ameise frei entfalten. Die Straßen sind mit Futter gepflastert. Keiner sagt dir, was du tun sollst. Keine Kriege, keine Kolonie. Ich hätte da nie weggehen sollen. Tja, faszinierend. Meine Einheit hatte einen Einsatz in Feindesland. Ich wurde von ihr abgeschnitten. Nichts geht über eine kleine posttraumatische Funktionsstörung am Ende des Tages. Dann sah ich es. Insektopia. Man muss auf den Monolithen zugehen. 10 Kilometer nach den großen Schluchten in das rot-weiße Land. Super. Du hast genug für heute. Komm, bevor du Ärger kriegst. Geht in Richtung Monolith. Hört auf mich. Der Monolith. Der Kerl hat eine Schraube locker. Überquert den Insektopia. See. Insektopia. Hm. Wäre es nicht toll, wenn es so einfach wäre? Ja. Träum weiter. Überquert den See. Such das rot-weiße Land. Wow. Hier ist es so schön. Ordinär. 10 Minuten und wir verschwinden wieder, ja? Diese Bar ist für uns verboten. Schieb's einfach auf mich. Sag, es war meine Idee. Es ist ja auch eure Idee. Außerdem, es erkennt uns ja sowieso keiner. Na kommt schon. Was soll das Gerede? Let's take a walk on the wild side. Oh. Okay, Leute, es ist 18.15 Uhr. Jetzt wird getanzt. Schwingen wir die Hufe, Zed. Oh nein, schon gut. Ich werde die Hufe da lassen, wo sie sind, Weaver. Meine Damen, Achtung. Ich werde jetzt einen von den Arbeitern zum Tanz auffordern. Was für ein Haufen von Versagern. Hirnverbrannten Zombies, die vor einem repressiven System kapitulieren. Hi, ein Tänzchen. Aber sicher doch. Dann komm mit. Sag mal, warum habe ich dich noch nie hier gesehen? Ach, ich gehe nicht oft aus. Ich arbeite drüben im Palast. Ah, im Palast, ja? Ich wette, die Royals hauen richtig auf den Putz. Natürlich sind die alle ein bisschen, du weißt schon, von der Inzucht. Was? Aua! Aua! Aua! Was soll dieses Getue? Tja, also eigentlich, ehrlich gesagt, ich improvisiere. Wirklich? Naja, weshalb müssen alle dasselbe tanzen? Das ist doch total langweilig. Weißt du, das ist so monoton. Es macht keinen Spaß. We'll be right back. wo du hintrennst, Arbeiter! Pass du lieber auf, Freundchen, oder du kriegst großen Ärger. Ach, ist ja gut, ist ja gut. Ich lasse es ihm diesmal durchgehen. Bist du irre? Der Kerl ist wie ein Kiesel gebaut. Willst du dich denn überhaupt nicht verteidigen? Hey, Kumpel, geh wieder auf deinen Platz. Und was ist, wenn er das gar nicht will? Ja, und wenn mir mein Platz nicht gefällt? Was quatscht der Wicht da? Ja, das mit dem Unruhestifter zu tun. Schnall dich an, du Wicht. Den Schlag widme ich allen faulen Arbeitern. Du solltest was gegen deine Aggressivität tun, Kumpel. Ist doch nur ein Arbeiter. Prinzessin Vala! Prinzessin Vala, die Wache kommt! Nichts wie weg hier! Warte! Prinzessin? Du bist eine Prinzessin? Ich muss gehen. Wann kann ich dich dann wiedersehen? Lass mich nachdenken. Nie wieder. Leb wohl. Nein, warte! Was war das für ein Tag? Diese Stimmung, ich mag. Scheint, als wär ich unendlich verliebt. Ich freu mich wie gescheckt für die Gattung Insekt. Scheint, als wär ich unendlich verliebt. Du noch eins, Kumpel? Nein, danke. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ja, ich verstehe dich gut. Hier ist nie was los am Abend vor den königlichen Inspektionen. Ich schätze, die Soldaten brauchen ihren Schlaf, bevor sie vor der Königin stehen. Ich verstehe dich gut. Das ist es. Weißt du, ich war mal... Wiedersehen. Psst. Weaver! Ich weiß jetzt, wie es geht. Weaver! Weaver! Was? Was? Ich habe eine ganz tolle Idee. Du musst den Platz mit mir tauschen. Lass mich an deiner Stelle zur Inspektion gehen. Wie spät ist es? Weaver, die königliche Familie ist dabei anwesend. Nur so kann ich sie wiedersehen. Wen wiedersehen? Prinzessin Bala. Hast du sie doch alle? Du willst, dass ich mit dir den Platz tausche? Sich als Soldat ausgeben, du hast wohl keine Ahnung, was für ein Ärger man bekommt, wenn man nur davon redet. Man kann schon Ärger bekommen, wenn man nur hört, dass einer davon redet, sich als Soldat auszugeben. Du musst mir helfen. Wenn ich sie nicht wiedersehen kann, ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Bitte, Weaver, bitte. Tausch den Job mit mir, weißt du, nur für einen Tag. Denk dran, was ich alles für dich getan habe. Mir fällt nichts ein. Okay, dann denk daran, was ich alles für dich tun werde. Lerne ich auch Arbeitermädchen kennen? Soll das ein Witz sein? Die sind doch immer hinterm Neuen her. Das ist wie ein Sport für sie. Und glaub mir, die sind bestimmt ganz scharf auf ein charmantes kleines Insekt wie dich. Weaver, ich muss sie wiedersehen. Zed, was rechnest du dir wohl für eine Chance aus bei einer Prinzessin? Ich meine, wahrscheinlich wird sie sich nicht mal an dich erinnern. Ich weiß, es hört sich irre an. Aber ich muss es versuchen. Oh, Mann. Prinzessin, was für eine Überraschung. Wollen wir nicht wohin gehen, wo nicht so viele Leute sind? Ich? Ach, tja, weißt du, ich bringe vieles unter einen Hut. Renaissance-Ameise könnte man mich nennen. Augen rechts! Wunderschön. Einfach wunderschön. Diese Präzision, diese Ordnung. Prinzessin Bala! Prinzessin Bala! Hey, ich bin's, weißt du noch? Zed aus der Bar! Bala! Prinzessin Bala! Bala, du musst die Truppen anspornen. Winken, Oh, sie sieht mich! Entschuldigt bitte, wirklich. Es tut mir leid, aber ich bekam gerade ein besseres Angebot. Prinzessin Bala! Ruhe da! Zurück ins Glied! Bist du neu hier, Kleiner? Ja, aber ich werde bald entlassen. Ich habe eine Probemitgliedschaft. Probemitgliedschaft? Der war gut. Mein Name ist Barbetis. Zit. Rechts! Psst. Opferbereitschaft. Für manche ist es nur ein Wort. Für andere ist es ein Kodex. Oh je, weißt du, ich bin echt nicht gut mit Wortspielen. Ein Soldat weiß, dass das Leben einer einzelnen Ameise keine Rolle spielt. Wichtig ist allein die Kolonie. Er ist bereit, für die Kolonie zu leben, für die Kolonie zu kämpfen, für die Kolonie zu sterben. Der Kerl hat sie nicht alle. Ja, genau. Um 8 Uhr heute Morgen erfuhren wir, dass unsere Feinde die Termiten mobil gemacht haben. Uns bleibt nichts anderes übrig als ein Präventivschlag. Ihr seid die Elite, die Tapfersten. Ihr werdet eure Pflicht erfüllen. Ich bin stolz darauf, euch ins Gefecht zu schicken. Moment mal, ins Gefecht? Weggetreten! Links und vorwärts, Marsch! Ach, ich glaube, da liegt ein furchtbarer Irrtum vor. Ich, weißt du, ehrlich gesagt, ich war nur wegen der Rede hier. Keine Angst, Kleiner. Ich will auf dich aufpassen. Durchzählen! 1, 2! Durchzählen! 3! Durchzählen! 5, 6, 7! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir Ameisen marschieren hier, hurra, hurra. Termiten wollen schlachten wir, hurra, hurra. Diese Termiten, die werden sich doch nicht groß wehren, oder? Ich meine, wir haben doch leichte Spiele, oder? Nicht so ganz kleine. Sie sind 5-mal so groß wie wir. Und sie spritzen Säure aus der Stirn. Hey, schlaf nicht ein, Kurzer! Für uns marschieren ist Gebot, hurra! Hurra, wir Ameisen gehen mit Tod, hurra, hurra. Sag mal, was ist eigentlich die genaue Aufgabe unseres Zuges? Übernehmen wir die Getränkeverteilung oder bearbeiten wir den Papierkram? Unser oder? Zug hat die beste aller Aufgaben. Wir gehen als Erste in die Schlacht. Die Ameise kennt ihre Pflicht, hurra, hurra, hurra, hurra. Sie sieht den Schicksal ins Gesicht, hurra. Augenblick mal, lass uns nichts, wir wollen doch nichts übereilen. Diese Typen sind doch Riesenbrocken. Was habt ihr euch gedacht, wie ihr die besiegen wollt? Durch zahlenmäßige Überlegenheit, Kleiner. Wir erobern ihre Verteidigungsanlagen und töten ihre Königin. Leute, ihr seid ein bisschen extrem, finde ich. Wir könnten doch versuchen, ihre Politik mit Wahlkampfspenden zu beeinflussen. Ich finde dich klasse, Kleiner. Du hast Sinn für Humor. Komm mit. Jetzt treten wir den Termiten in den Arsch. Über den Berg! Ja! Vielleicht ist das eine Falle. Hab keine Angst, Kleiner. Hier sind sie! Das Leben gerettet. Ach, red doch nicht so sentimentalen Quatsch. Hey, Leute, hinter euch, passt auf! Hey, Leute, kann mir mal jemand helfen? Kann irgendwer vielleicht diesen... Mir. Hey, hey, hey, sachte, sachte, Muskelkreuz. Bei deinem Tempo sehen wir anderen schlaff aus. Was ist mit Zed geschehen? Er hat heute einen freien Tag, also wollte ich für ihn mitackern. Wenn du weiter so ackerst, explodierst du noch. Hey, hast du ein Problem? Nein, keiner hat mir gesagt, dass Ackern so viel Spaß macht, weißt du? Man hebt die Brocken auf, schafft sie zur Seite, hebt wieder welche auf und schafft sie wieder zur Seite. Viele Wiederholungen, Training für Arme und Brustkorb. Ja, ich sehe, was du meinst. Ja, das ist faszinierend. Entschuldigung, Sir, ich hatte nur ein kleines Gespräch mit meiner Kollegin, Sir. Weißt du, ich hatte auch gerade ein kleines Gespräch mit General Mandible. Jeder Arbeiter, der sein Soll nicht schaffen sollte, der wird von uns zurechtgestutzt. Ach, lass ihn gefälligst zufrieden. Er ist neu. Hey, was sagst du dazu, wenn wir deiner Einstellung ein wenig auf die Sprünge helfen, indem wir einfach deine Tagesration streichen? Danke fürs Zuhören. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, so zu widersprechen. Ich muss verrückt sein. Entschuldige, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe, aber wir könnten uns meine Ration teilen, wenn du willst. Lädst du mich zum Dinner ein? Nein. Ja. Wenn du vielleicht nichts anderes vorhaben solltest. Ich guck mal in meinen Kalender. Weißt du was? Ich bin eigentlich froh, dass Zettentat blau macht. Kleiner, hierher. Barbatus. Sag mal ehrlich, Kleiner. Hat's mich schlimm erwischt? Nein, gar nicht. Du, eigentlich siehst du prima aus. Du hast richtig Farbe im Gesicht. Nein, ich kann's in deinen Augen sehen. Ich bin erledigt. Hilf mir hoch, Zed. Oh, ich spüre meine Beine nicht. Du musst durchhalten, mein Freund. Du, ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Du musst tief durchatmen. Dann werd ich versuchen, deinen Körper zu finden. Der muss ja irgendwo hier draußen sein. Barbatus, halt durch. Barbatus. Kleiner, mach nicht dieselben Fehler wie ich. Befolge nicht dein Leben lang Befehle. Versuch, selbst zu denken. Barbatus. Es läuft alles nach Plan. Die Arbeit in Sektion A ist abgeschlossen, Sir. Und nun bahnen wir uns einen Weg durch Sektion D. Wir müssen uns noch mehr ranhalten, Cutter. Doppelschichten rund um die Uhr. Wir können uns keine Verzögerungen mehr leisten, klar? Kristallklar. Gut. Also, was ist mit Sektion? Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ich hoffe, dass es wichtig ist. Es geht um den Kampf gegen die Termiten, Sir. Der Feind wurde vernichtet. Aber bedauerlicherweise war es auch eine Katastrophe für unsere Truppen. Also, das ist furchtbar. Furchtbar! Es gibt jedoch eine gute Nachricht, Sir. Ein Soldat hat überlebt und ist wieder hier. Na super. Was hast du gesagt? Die Nachricht verbreitet sich in der Kolonie, Sir. Die Königin wünscht, den Kriegshelden zu empfangen. Verdammt! Gut. Verdammt gut. Na, ich erledige das. Gratuliere, Sol. Naja, du bist ein bisschen klein für einen Kriegshelden, oder? Kriegsheld? Sir, ich glaube eigentlich nicht, dass ich ein Held bin. Gut, ich mag keine Helden. Aber Sir, Sie verstehen wohl nicht, ich... Ich habe nichts getan. Ich meine, es war so grauenvoll. Es war ein einziges Massaker. Ein Massaker übertraf das andere. Das reicht, Soldat. Jetzt winken. Du konntest doch nichts machen, Weaver. Du wusstest nicht, dass sie in den Krieg ziehen. Ich finde es einfach furchtbar. Armer Zed. Ich hätte ihn niemals gehen lassen dürfen. Moment mal. Das ist kein Soldat. Das ist Zed! Zed? Er hat's geschafft, der Kleine. Abmarsch, Soldat. Wie ich schon sagte, mein Sohn, du bist eine Ameise nach meinem Herzen. Eine, die dem Tod ins Gesicht sieht und lacht. Tja, eigentlich mache ich ehrlich gesagt über den Tod nur herabsetzende Bemerkungen und kichere hinter seinem Rücken. General Mandible. Behalte deine Bemerkungen für dich. Lass mich reden. Ich darf vorstellen, Ihre Majestät, die Königin. Ich bin entzückt. Die königliche Hoheit, Vala. Wow. Willkommen zu Hause, Soldat. Worte können unsere Dankbarkeit nicht ausdrücken für deine heldenhaften Bemühungen. Der Gefreite hat mich gebeten, seine allerdemütigste Wertschätzung Ach, für diese... Bitte. Es war gar nichts, wirklich. Nur gewöhnlicher Wald- und Wiesenheldenmut und außerordentliche Tapferkeit. Wissen Sie, in der Hitze des Gefechts hat man wenig Zeit zum Nachdenken. Da ruft man Angriff, Angriff, Angriff. Tja, in der Tat. Wie ihr seht, Hoheit, ihm ist das Schlachtfeld noch frisch im Gedächtnis. Deshalb bitte ich um Verzeihung. Aber ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass unser Gefreiter mal die Hose runterlässt. Bitte, General, nicht bei unserer ersten Verabredung. Nicht bei unserer ersten Verabredung. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Naja, vielleicht und auch wieder vielleicht nicht. Und dann auch wieder... Aua. Genau, du bist der aus der Bar. Nicht Bar? Welche Bar? Ich habe neulich mit ihm in einer Bar getanzt. Doch da war er nur ein Arbeiter. Was machst du denn in einer Bar? Genau das würde ich auch gern wissen. Nein, es geht hier nicht um mich. Ich meine, seht doch, was dieser Arbeiter geleistet hat. Nein, ich glaube, du meinst einen anderen. Ich bin schließlich immer noch Soldat. Genau. Du warst ein Arbeiter. Aber jetzt bist du ein Kriegsheld. Er ist ein Arbeiter? Ein Arbeiter hat mit meiner Verlobten getanzt. Was höre ich da? Verlobte? Augenblick mal, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann das erklären, dass... Hey, sie hat die Annäherungsversuche gemacht. Verhaftet ihn. Hey, wartet mal, ganz ruhig. Können wir nicht darüber reden? Was soll das? Oh. Lass meine Tochter los. Er nimmt sie als Geisel. Nein, das stimmt nicht. Ich meine doch, ja, das tue ich. Noch einen Schritt und die Prinzessin muss dran glauben. Lass mich los. Au. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Au. Was soll das, du Ekeltyp? Hast du deinen mickrigen Verstand verloren? Da sind sie! Da unten! Los! Gut. Da kommen sie, um mich zu retten und dich zu töten. Töten? Hey, Leute! Hör auf, was soll denn lass das? Lass mich los! Hey, warte doch mal, was willst du? Alles kaputt machen, was wir hatten? Worauf wartet ihr? Hallo? Leute! Was ist das? Es ist wunderschön. Was könnt ihr wegkommen? Keine Angst, es geht mir gut. Dir? Dir geht's gut? Wer interessiert sich denn für dich? Ich wäre fast gestorben. Kannst du dich bitte beruhigen? Du wirst dir doch nicht durch diesen kleinen Bananentod die Laune verderben lassen. Das hat mit einer Laune nichts zu tun, klar? Du hörst mir gar nicht zu. Wo bin ich? Hör zu, wie heißt du noch? Kletter mal auf den Baum und finde heraus, wo ich bin. Also, der Trick ist, nicht in Panik zu geraten. Aber weißt du, wer in Panik gerät, der ist verloren. Was sag ich da? Wir sind verloren. Au! Ich bin vom Dorftrottel entführt worden. Wer ist der größere Trottel? Der Trottel oder der Trottel, der vom Trottel entführt wird? Wie war das? Hast du die Termiten tot gequatscht? Ich kann's nicht fassen, dass du versucht hast, dich als Soldat auszugeben. Warum verfolgst du mich? Ist dir nicht klar, dass ich eine Nummer zu groß für dich bin? Du bist doch in der Arbeit dabei rumgestrichen und wolltest was erleben. Und ganz zufällig hast du's ja auch gefunden. Den gebräunten, urigen, sinnlichen Arbeiter. Ich bitte dich. Ich wollte mich mal unters Volk mischen. Kapierst du's nicht? Ich hab dich ausgesucht, weil du das jämmerlichste kleine Insekt in dem Laden warst. Weißt du was? Ich wollte dich an meinen erotischsten Sexualfantasien teilhaben lassen. Aber das kannst du jetzt vergessen. Kannst du abschreiben, klar? Ich schätze, du ziehst so einen alten Militärhaudegen vor. Seine Vorstellung von einem romantischen Abend sind zwei Plätze bei einer öffentlichen Hinrichtung. Meine Güte, du hast ja wirklich einen richtigen Mann ausgesucht. Nur zu deiner Information. Der General und ich, wir sind verlobt. Komm sofort da wieder runter. Wir marschieren jetzt auf geradem Weg wieder zurück in die Kolonie. Dann kann ich wieder hier verlassen. Der Monolith. Ein dummes kleines Insekt du bist. Aber natürlich, wunderbar, ein reizvolles Angebot. Doch in Anbetracht der Möglichkeiten geh du zurück, okay? Denn ich gehe nach Insektopia. Ach, so ein Blödsinn. Insektopia. Du bist verrückter, als ich dachte. Mag sein. Doch das habe ich zufällig aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, aus einer trunkenen Deliriumsquelle. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass dieser Ort tatsächlich existiert. Stehen bleiben! Ich befehle dir, stehen zu bleiben, Arbeiter! Hey, ich habe einen Namen, okay? Ich heiße Zed. Hier draußen kannst du mich nicht rumkommandieren. Okay, na fein. Kein Problem. Keine Ausreden mehr, General. Ich will meine Tochter wieder haben. Offen gesagt, ich bezweifle, dass Sie mit dem Problem fertig werden. Glauben Sie mir, Majestät, wir werden keine Mühe scheuen, sie zurückzubringen. Prinzessin Bala ist unentbehrlich für alle unsere Zukunftspläne. Und er legt im Handumdrehen 100 Termiten um, kriegt ein paar Orden und bada bing, bada bip, krallt er sich die Prinzessin. Er schaut ihm direkt in die Augen und sagt: Du kannst mich mal. So was sagt er zu General Mandible? Kumpel, hey, hey Kumpel, hast du von dem Kriegshelden gehört namens Zed? Der haut einfach mit der Prinzessin ab und als ihn die Wachtposten stellen wollen, guckt er sie nur an und bumm, da verbrennen sie lichterloh. Zed? Redest du etwa von Zed? Hey, den kenne ich doch. Ein Freund von mir. Ich glaube, deine Information du ist ein bisschen... Zed. Ja, er ist Arbeiter. Er hat hier gebuddelt. Ein Arbeiter? Ist doch unmöglich. Ein Arbeiter kann gar nichts, außer arbeiten. Ja, als wenn wir die Wahl hätten. Wir haben die Wahl. Ich meine, seht euch Zed an. Er hat sich ein bestimmtes Ziel gesetzt und hat gehandelt. Er ist nicht der Einzige. Ich bin Soldat gewesen und wir haben die Plätze getauscht. Augenblick mal, soll das etwa heißen, dass ich gar nicht hier sein muss? Wir haben die Wahl? Die Obrigkeit will nicht, dass ihr es wisst, aber wir müssen nicht mehr im Tunnel arbeiten. Nur die Arbeiter kontrollieren die Produktionsmittel. Wenn Zed nicht hackt, hack ich auch nicht. Leute, was ist das denn hier? Eine Therapiegruppe? Geht wieder an die Arbeit. Warum? Nicht mehr im Tunnel arbeiten. Dieser Zed macht eine Revolution. Ich komme auf dich zurück. Jetzt übernehmen wir. Überleg doch mal, Zed. Zwei Ameisen. Wer hat schon mal von zwei Ameisen gehört? 2 Millionen Ameisen vielleicht, aber zwei? Hör zu. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Und dieses öde Wüstenzeug hier. Auf sowas stehe ich einfach nicht. Bla, bla, ich denke, bla, es wird langsam Zeit, dass du mich zurückbringst. Bring dich selbst zurück. Entschuldige mal, du hast mich entführt. Schon vergessen? Das bedeutet, du hast eine gewisse Verantwortung. Du kannst mich nicht einfach allein lassen hier in der Wildnis. Ja, aber hier ist es besser als in der Kolonie. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du führst ein Luxusleben, aber ich ziehe das hier der Graberei vor. Mach mal einen Tag Schwerstarbeit, dann weißt du, wovon ich rede. Schwerstarbeit? Was weißt du denn von Schwerstarbeit? Wie wäre dir wohl zumute, wenn man von dir erwarten würde, alle 10 Sekunden zu gebären für den Rest deines Lebens? Oh je. Wasser! Es gibt nur eins, woran du denkst, und zwar an dich. Ja, es hat ja auch nie jemand anders an mich gedacht. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass ich auch niemanden brauche. Warte, ich hol dich da raus, warte. Danke. Keine Ursache. Also, könnten wir jetzt vielleicht mit diesen Fantastereien aufhören und zurück zur Kolo... Zed, was machst du denn da? Wir müssen über den See. Sag mal, habe ich hier irgendwas nicht mitgekriegt? Sind wir nicht gerade raus aus dem Wasser? Bala, hör zu. Was hast du zu verlieren? Ich meine... Überleg mal, möchtest du wirklich Mrs. Oberspinner werden? Es gibt was Besseres. Zed, bitte. Also gut, gib mir nur eine Chance. Wenn wir Insektopia nicht bald finden, verspreche ich dir, dass ich dich zurück zur Kolonie bringe. Ja, ich auch. Eine Pause, doppelte Ameisen! Leute, hört auf! Ich kenne ein paar Ameisen, die ihr soll nicht schaffen werden. Schwirr ab, Handlanger der Unterdrücker! Wir wollen Zed! Wir wollen Zed! Sir, als ich es erfuhr, kam ich sofort hierher. Ich habe die Spurensucher befragt. Und, was melden Sie? Nun, dieser Zed, Sir, Das ist ein ganz raffinierter Bursche. Sie haben Balas Spur verloren. Am Seeufer. Am See? Dieser Soldat, was macht er da? Es scheint mir, als hielt er Händchen, Sir, mit einer Arbeiterin. Es gefällt mir nicht, wie sich alles entwickelt. Ich erwarte Ergebnisse von Ihnen. Ich frage Sie, kann ich mich auf Sie verlassen? Ja, Sir. Also gut, dann bringen wir es hinter uns. Ich habe viel von ihm gehört, von diesem Z. Ich hatte sogar das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Aber wo ist er jetzt? Kann ihn mir jemand zeigen? Ich meine, wenn diesem Z so viel an uns gelegen ist, weshalb ist er dann nicht hier? Ich werde euch sagen, weshalb. Weil dieser Z sich einen Teufel um uns schert. Deshalb hat er unsere Prinzessin entführt. Deshalb ist er weggelaufen. Z ist kein Held. Wir sind die Helden. Wir sind diejenigen, die die Zukunft unserer großartigen Kolonie sichern. Und wenn wir dieses fantastische Bauwerk fertiggestellt haben, bringt es für uns den erwarteten Nutzen. Mehr Nahrung und weniger Arbeit für alle. Und als zusätzliche Belohnung für eure heldenhaften Bemühungen kriegt jeder einzelne von euch einen Tag frei. Damit ihr die Ehrengäste sein könnt. Bei der Megatunnel-Einweihungszeremonie. Diesen Soldaten her. Komm her! Das ist Insektopia! Du hattest recht. Es existiert tatsächlich. Schon gut. Du bist ein Genie. Lass uns essen. Na? Hast du Schwierigkeiten? Hier gibt es sowas wie ein Kraftfeld. Entschuldigen Sie bitte. Wie kommt man da rein? Tja, ich fürchte, das ist eine private Veranstaltung. Was sind das für Freunde, Schatzi? Kriechende Insektenpupsi. Oh, die armen Kleinen. Guten Morgen! Liebling, ist das dein Ernst? Grüßen wir jetzt jedes Insekt, das aus dem Gras gekrochen kommt. Verzeihen Sie bitte. Ich nehme an, Sie erkennen mich nicht. Ich bin auf Reisen und sehe etwas schlampig aus. Ich bin Prinzessin Bala. Oh, noch schlimmer. Eurosnobs. Liebling, Sie sind arm, Sie sind schmutzig, Sie stinken. Wir müssen Ihnen helfen. Wenn ihr einen Augenblick Augenblick hier wartet, werden wir euch einen kleinen Imbiss bringen. Ach, bitte, Muffy, zügle doch deine Ideale. Chippy, wir tragen eine soziale Verantwortung gegenüber Unterprivilegierten. Ich weiß, du belächelst meine Hobbys, aber mir liegt sehr viel daran. Hm, du hast ein so übergroßes Herz. Deshalb bist du auch mein Schnucki-Putzi-Wutzi. Oh, du meine große, starke Pheromonfabrik. Ach, du meine kleine sexy Taxi. Oh Mann, da vergeht einem ja der Appetit. Weißt du, ich glaube, ich habe mir Insektopia irgendwie, naja, irgendwie anders vorgestellt. Ach, Muffy! Nein! Oh nein! Oh je! Nein. Pass auf! Zed, hilf mir! Zed! Lass mich nicht los, Zed! Das ist nicht gut. Ja? Ich glaube, es ist aus, gerade als ich anfing, dich zu mögen. Herrgott, wer ist das denn? Das reicht. Ich sage euch gar nichts. Soldat, die Prinzessin ist höchst wichtig für die Zukunft dieser Kolonie. Sie muss zurückgebracht werden, um ihren Platz als Königin einzunehmen. Wir haben schon eine Königin. Was dein Freund Zed angeht, weshalb sollte ich ihm was tun? Er ist unwichtig. Also Soldat, wir wissen doch alle, dass eine einzelne Ameise keine Rolle spielt. Du nicht. Cutter nicht. Nicht mal sie. Azteca! Erzähl diesem Sturkopf ja nichts, Weaver! Wo ist Zed? Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist aber schade. Hört auf! Insektopia. Ich weiß, es klingt verrückt, aber da könnte er vielleicht sein. Soldat, hältst du das hier für ein Spiel? Insektopia existiert nicht. Ich darf Sie berichtigen. Es existiert. Sir. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Bringen Sie mir die Prinzessin Ja zurück. Und was Zed angeht, töten Sie ihn. Aber Sie haben doch gesagt, er ist unwichtig. Es geschieht zum Wohle der Kolonie. Es war richtig, von dir auszusagen. Meine Herren, jetzt können Sie sehen, wie gefährlich Individualismus sein kann. Er macht uns verwundbar. Los, komm! Bringt ihn wieder in den Megatunnel. Postiert ihn in der vordersten Reihe. Weggetreten. Meine Güte, was habe ich mir nur dabei gedacht? Meinetwegen wärst du beinahe umgekommen. Zed, weißt du, du solltest wirklich nicht so streng zu dir sein. Ich hab's. Ich bringe dich wieder zurück in die Kolonie. Au! Insektopia. Also, ich muss verrückt gewesen sein. Zed? Aber weißt du was? Wenigstens kann ich's zugeben, Zed, wenn ich mich irre. Und diesmal muss ich dir sagen, lag ich absolut hundertprozentig richtig. Hast du jemals etwas Schöneres in deinem Leben gesehen? Das ist Insekt. Psst, beschrei es nicht. Komm mit. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Also Leute, ich will, dass alle Teams gut vorbereitet auf Position sind, um die Zugänge zu verschließen. Hier und hier. Und sorgt dafür, dass der Durchbruch planmäßig während der Einweihungszeremonie stattfindet. Und jetzt brauchen wir nur noch die Prinzessin. Das Zeug schmeckt wie Scheiße. Wirklich? Lass mich mal kosten. Hey, das ist Scheiße. Nicht schlecht. Irgendjemand muss das Feuer in Gang halten. Alter, ich war vorhin dran. Also, ich mach's nicht. Ist nicht mein Job. Naja, was ist mit dem Neuen? Der hat überhaupt noch nichts getan. Und weißt du, er ist in meinen Armen gestorben. Einfach so. Ich glaube nicht, dass er jemals eine eigene Entscheidung getroffen hat. Ich habe nicht gewusst, dass es so ist. Ich meine, oben im Palast, naja, da haben wir einfach den General alle Entscheidungen treffen lassen. Ich möchte dich was fragen. Warum bist du an jenem Abend in die Bar gekommen? Vielleicht war ich auf ein bisschen Ärger aus. Wow, Ärger ist mein zweiter Vorname. Eigentlich ist mein zweiter Vorname Detlef, aber ich möchte nicht, dass du das rumerzählst. Du bist ziemlich eigenartig, das weißt du, nicht wahr? Also, eigenartig ist nicht direkt das Wort, das ich wählen würde, weißt du? Ich mag das. Du bist nicht wie alle anderen. Ach, jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich habe eine gewisse Eigenartigkeit an mir. Ich meine, es ist, ja, so eine Art bizarre Qualität. Manche meinen, ich sei ein Freak, aber das sollte ein Kompliment sein. Hey, Neuer, wir brauchen mehr Holz. Ich bin gleich wieder da. Merk dir den Gedanken, was auch immer du gerade gedacht hast. Hey, habt ihr euch schon mal gefragt, weshalb man euch Quälgeister nennt? Was wäre, wenn wir nur winzig kleine Wesen wären und nur ein Teil eines ganz anderen riesigen Universums, das so groß ist, dass wir gar nicht wissen, dass es existiert? Mann, echt tiefsinnig. Super. Nichts geht über ein bisschen körperliche Arbeit am romantischsten Abend meines Lebens. Ich war gerade in der Gegend und da dachte ich, ich schnall mal rein. Hier geht es ja ganz schön gemischt zu. Hm? Hallo, Alter. Willkommen in Insektopia. Entschuldige die Unterbrechung. Wisst ihr, unsere Prinzessin ist uns abhanden gekommen und das macht uns echt sauer. Sie ist etwa so groß, gibt sich gern attraktiv. Hat sie jemand gesehen? Da steht sie. Keine Angst, Prinzessin. Ihr werdet bald zu Hause sein. Hören Sie zu, Cutter. Ich gehe nicht wieder zurück. Es ist so, Prinzessin. Ich habe Befehle. Befehle? Können Sie nicht ein einziges Mal selber denken? Wow, das war ganz schön beeindruckend. Und wo ist Zed? Zed, der ist... Tot. Zed ist tot. Für den können Sie nichts mehr tun. Zed ist tot? Oh, er war eine Ameise mit Ideen. Wirklich Pech für ihn. Prinzessin, die Kolonie braucht sie. Bala! Halt dich! Ach nein! Gott, was soll ich nur tun? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Geh mir die Sache vernünftig an. Also Bala und ich, ja, wir, sie ist eine Prinzessin und ich bin ein Erdbewegungsexperte. Na und? Also, aber andererseits, ich muss hin und sie retten. Ich nehme mich mit, Kleiner. Es ist das Wenigste, was ich tun kann. Außerdem hätte mein Schnucki Witzi das sicher so gewollt. Hören Sie, wie wär's erstmal mit der Tasse Kaffee? Na komm, Alter, Junge! Wissen Sie, ich glaube, ich hab da drüben Kaffee auf. Gesehen und vielleicht. Wartet auf mein Signal. Ah, Prinzessin, Sie kommen gerade recht. Nehmt eure Hände weg. General, was geht hier eigentlich vor? Ich verlange eine Erklärung von Ihnen. Ich werde alles erklären. Später. Ist der Südosteingang gesichert? Ja, Sir. Nicht später, General. Jetzt. Ich mag Ihre Denkweise nicht. Und ich mag nicht, wie Sie die Kolonie leiten. Und ich mag Sie nicht. Die Hochzeit ist abgesagt. Hier wird sich in Zukunft einiges ändern. Sie haben recht, Prinzessin. Es wird sich einiges ändern. Macht es ihr doch etwas bequemer. Denn Sie werden eine Weile hier bleiben. Was nehmen Sie sich heraus? Meine Mutter wird Sie streng bestrafen lassen. Das bezweifle ich. Ach, Sie haben großen Kampfgeist, Bala. Genau das brauchen wir für den Beginn unserer neuen Kolonie. Wir werden den ganzen Dreck einfach wegspülen. Ein neuer Anfang. Mit euch an meiner Seite als Königin. Sie sind verrückt. Ich glaube, die Geschichte wird es anders bewerten. Also, meine Herren, jeder auf seine Position. Irgendwann werdet ihr mir danken. Da ist die Kolonie! Also dann, hol dir die Frau, die du liebst, Zed. Alles Gute, Kumpel. Und danke. Du da! Wo willst du denn hin? Wer, ich? Oh, nein, ich wollte nur... Nein, wisst ihr, ich... Du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Alle Arbeiter haben sich bei der Tunneleröffnungszeremonie zu melden. Oh, ja, aber klar doch, die Tunneleröffnungszeremonie. Ich sollte wohl mal da hingehen. Ich... Hey. Ich möchte nur zur Tunneleröffnungszeremonie. Ich bin... Dann werde ich mal. Ich gehe jetzt nur zur Tunneleröffnungszeremonie. Ich gehe jetzt mal zu... Entschuldigen Sie bitte. Zur Tunneleröffnungszeremonie. Hey, Arbeiter! Ich eröffne den Tunnel. Die brauchen mich. Ich bin eine Schlüsselfigur. Wo willst du hin? Tunneleröffnungszeremonie. Lass Oh Mann, der Tag wird immer besser. Wow, dein Benehmen hat sich nicht sehr gebessert. Du bist es. Du bist meinetwegen hier. Ja, ich bin deinetwegen hier, weißt du. Ich empfinde sehr viel für dich. Es ist eben so, du bist wunderschön. Ich ein bisschen kampflustig manchmal, aber daran können wir arbeiten. Du redest zu viel. Ich glaube, ich werde demnächst der starke Schweigertyp. Komm mit. Die Stadt ist verlassen. Wir verschwinden lieber von hier. Zed, wir können nicht weg. Mandible ist wahnsinnig. Er redet dauernd davon, dass er den Schmutz wegspülen und die Geschichte ändern will. Und ich glaube, er will meine Mutter umbringen. Nicht nur deine Mutter. Einfach alle. Was geht hier vor? Sieh dir das an. Hier sind wir, in der Stadt, in Sicherheit. Aber die wollen alle in den Megatunnel einsperren. Und hier ist der See. Du hast recht. Wir können jetzt nicht weggehen. Komm mit, wir müssen sofort darunter. Heute erleben wir die Erfüllung eines Traums. Der Traum von einer stolzen Kolonie, von einer reinen Kolonie. Eine Kolonie, die wieder steht. In wenigen Augenblicken wird sich dieser Tunnel öffnen, die Vergangenheit wird weggespült werden und eine neue Ära wird anbrechen. Eine bewegende Rede, General. Ich wünschte nur, meine Tochter wäre hier, um sie zu würdigen. Eure Majestät, ich weiß, wie viel Sorgen ihr euch um Bala macht. Aber meine Kundschafter sind auf ihrer Spur und es ist nur eine Frage der Zeit, bis... General, keine Diskussion. Finden Sie sie. Das werde ich, Majestät. Lebt wohl. Lassen Sie die Zugänge verschließen. Carter, haben Sie verstanden? Sir, ich habe drüber nachgedacht. Müssen wir das wirklich durchziehen? Sehen Sie doch, was diese Arbeiter geleistet haben. Sie sind wahnsinnig tüchtig. Gibt es keinen anderen Weg? Carter, Sie sind ein guter Offizier. Sie sind diszipliniert, couragiert und fähig. Aber Sie haben eine Schwäche für die unteren Schichten, die ich beunruhigend finde. Sind Sie auf meiner Seite? Sir, ich bitte um Entschuldigung. Also dann, Tunnel verschließen. Ja, Sir. Beim Anblick dieses großartigen Tunnels bin ich mit Stolz erfüllt. Spring! In schwierigen Zeiten ist es ein großer Trost zu wissen, dass ihr, unsere Arbeiter... Mom! Warte! Alle Arbeiter der Kolonie sind hier. Hey, Moment mal, der schuldet mir noch Geld. Diese gewaltige Leistung ist ein Zeugnis für die Ausdauer unserer Arbeiter. Du musst deine Mutter warnen. Ich muss zu den Arbeitern, bevor sie durchbrechen. Wir haben nicht genug Zeit. Hey, überlass den Pessimismus mir, okay? Und jetzt schenkt ihr uns als Krönung dieses große Bauwerk. Entschuldigung, tut mir leid, Entschuldigung, Verzeihung. Wenn unsere Arbeiter zur Oberfläche durchbrechen, Mom! Wird die Sonne heranscheinen. Mom, hör auf! Bala, wo bist du gewesen? Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut, aber... Was ist passiert? Mutter, wir sind in großer Gefahr. Los, ackern, Leute! Wartet, wartet, hey, hört auf zu graben. Zed, ist er das? Weaver, hör auf. Zed, du bist wieder da. Oh, Zed. Weaver. Oh. Zed, was ist denn los? Hört auf, Leute, hört auf. Hört auf zu graben. Wer übernimmt die Verantwortung? Du übernimmst die Verantwortung. Wenn ihr da durchbrecht, werden wir alle... Ertrinken. Der Tunnel wird überflutet. Dann müssen wir alle so schnell wie möglich hier rausschaffen. Was machen wir jetzt? Hört zu. Ich hab einen Befehl. Und der lautet Graben. Und wenn dir jemand befiehlt, von der Brücke zu springen, du. Oh Mann, ich frage den total Falschen. Hey, könnt ihr nicht mal selbst denken? Gib das her. Jetzt habe ich aber genug von dir. Zurück an die Arbeit. Was ist das für ein Geräusch? Oh, oh. Nicht wie weg hier. Rennt! Los, los! Mein Volk, hört mir zu. Wir sind getäuscht worden. Wir müssen ruhig zu den Ausgängen gehen. Glaubt um euer Leben! Überschwemmung! Nein, keine Panik! Keine Panik! Rette mich, der Kampf! Alle Ausgänge sind blockiert! Wir sitzen in der Falle! Hoch. Leute, hört mir zu! Wer bist du denn? Das ist Zed! Hört zu! Wir müssen uns gegenseitig heraushelfen, bevor wir alle ertrinken! Wie? Wir bauen eine Leiter! Wenn wir diesen Tunnel bauen konnten, dann schaffen wir auch das! Okay, an die Arbeit! Ich bin dabei! Kommt alle her! Dich zusammen! Und du, fang an zu klettern! Bleib so, hier! Majestät. Zed, ich muss meiner Mutter helfen. Keine Angst, ich weiß fast genau, was ich tue. Wir sehen uns oben. Soldaten, es kommt einmal die Zeit in der Entwicklung einer idealen Kolonie, wo es den Starken bestimmt ist, sich über die Schwachen zu erheben. Diesen Zeitpunkt haben wir jetzt erreicht. In diesem Augenblick werden unter uns die schwachen Elemente der Kolonie weggespült. Oh mein Gott, wir schaffen es nicht. Wir brauchen mehr Ameisen. Es ist besser, wenn ihr beiden raufklettert. Weaver, du kannst das nicht allein halten. Na los, macht schon! Halt aus, Freund. Ich bin dran! Schnell, rauf, los! Die Prinzessin ist in Sicherheit und eine glorreiche Zukunft liegt vor uns. Wir können alle stolz sein. Das ist die Zeit für einen Neuanfang. Verflucht, was ist das? Das ist eins ihrer schwachen Elemente, Sir. Helfen Sie mir mal! Zed! Du! Lass los! Verstehst du das nicht? Es ist zum Wohle der Kolonie! Was soll das heißen? Wir sind die Kolonie! Cutter! Was soll das? Etwas, was ich schon längst hätte tun sollen, schon viel früher! Das ist zum Wohle der Kolonie, Sir! Du nichtsnutzige, undankbare Made! Ich bin die Kolonie! Vorsicht! Zed! Männer, vorwärts! Holt die Ameisen hier raus! Na los, macht schon, beeilt euch! Gott sei Dank haben wir es geschafft. Warte hier. Danke. Okay. Und wo ist Zed? Oh nein. Zurückbleiben, Leute, zurückbleiben. Macht ihm Platz. Zurückbleiben. Zed. Oh, Zed. Bitte wach auf. Babyschatz. Wir haben es geschafft, Zed. Du bist der Größte. Du hast es geschafft. Nein, wir alle. Leute, das ist mir sehr peinlich. Doch andererseits könnte ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Da habt ihr es. Eine ganz gewöhnliche Junge trifft Mädchen, Junge mag Mädchen, Junge verändert vorhandene Gesellschaftsordnungsstory. Tja, was soll ich euch noch erzählen? Wir haben die Kolonie wieder aufgebaut. Sie ist sogar noch schöner als vorher, denn jetzt haben wir auch einen riesigen Swimmingpool. Übrigens, Bala und ich, wir denken daran, eine Familie zu gründen. Naja, nur ein paar Kinder. Vielleicht 1-2 Millionen zum Anfang. Und ich habe einen neuen Therapeuten. Fantastisch. Absolut fantastisch. Er hat mich auf mein frühestes Larvenstadium zurückgeführt. Und das hilft mir doch sehr. Ich habe endlich das Gefühl, als wüsste ich, wo ich hingehöre. Erstaunlich, es ist genau da, wo ich angefangen habe. Aber der Unterschied besteht darin, diesmal habe ich es mir ausgewählt. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had. Oops, there goes another.